Willkommen zu Europa. Und ich mache es also kurz, weil ich jetzt Gottes will hier keinen großen. Wir alle kennen das im Grunde genommen. Wir alle wissen, wo wir für sind, wo wir gegen sind eben. Aber ich möchte zumindest eines klarstellen. Ich weiß, dass man immer von uns sagt, wir sind angeblich Anti-Europäer. Was für ein Quatsch, meine Damen und Herren. Wir sind das Herz Europas, wir sind Pro-Europäer, wir sind für die europäischen Völker, wir wollen denen die gleichen Rechte zubilligen, wie sie uns zubilligen, wie sie auch für uns einfordern wollen. Wir sind aber gegen die Konstruktion, die Zwangskonstruktion der Europäischen Union, wie sie sich im Augenblick darstellt. Wir haben was gegen undemokratische Konstruktionen, wir haben was gegen, gegen Konstruktionen, die also die Kultur, die Geschichte, die Traditionen, die europäischen Freiheitstraditionen, die Selbstständigkeit der Völker nicht achten, sondern mit heimlichen Tricks versuchen also, die Netze so zu ziehen, dass irgendwann das Ganze zugehen wird und kein Mensch mehr in Europa irgendwelche Entscheidungen treffen kann. Wir stehen also für ein Europa der Kulturen. Wir stehen auch die Personen, die keine Christen sind, dann stehen wir für ein Europa des christlichen Abendlandes, denn das ist die große verbindende Klammer. Wir stehen für die Entdeckung. Wir stehen für die Erfindung Europas. Alles Große in der Welt ist von einigen Perioden im arabischen Raum und von Chinesen ganz früher in Europa entstanden. Und darauf ist man stolz eben. Und mit diesen Kräften wollen wir in einem vereinten Europa weiterarbeiten. Wir wollen aber eben nicht, dass diese Zwangskonstruktion sich zur dritten großen Katastrophenunion auswächst eben. Denn die erste Zwangskonstruktion war die UdSSR. Da sagten alle, wenn wir Kommunisten sind, ist es kein Problem. Es gibt Frieden, wir verteilen das ganze gerecht eben. Als die UdSSR aufgelöst worden ist, ich will es nicht groß zählen, aber man kann mit Sicherheit von 10 Kriegen, die militärisch ausgeführt worden sind, ausgehen. Und wir haben gerade jetzt mit der Ukraine einen nächsten Konflikt eben, der nicht ohne Grund von der Europäischen Union und vor allem von den USA seit 1991 geschürt werden wird, wo keiner genau weiß, wie es ausgehen wird. Auf jeden Fall ist die Krise da. Also der Zerfall eines solchen Zwangsimperiums ist keine friedliche Angelegenheit, er ist eine kriegerische Angelegenheit. Jugoslawien, ebenfalls ein Staat nach dem Ersten Weltkrieg gegründet worden, der also zu großen Hoffnungen scheinbar Anlass gab. Als das Ganze auseinanderbrach, gab es Kriege. Es gab Kriege in Kroatien, Mazedonien, Serbien, überall dort, wo was gewesen war, Slowenien, gab es Krieg. Wenn Europa auf den Abgrund der Eurokrise zusteuern sollte, kann es natürlich auch im Gefolge eines Auseinandergriffens zu Kriegen kommen. Das heißt also, es darf nicht sein, wir stehen für ein friedliches, kooperatives und aber trotzdem eigenbestimmtes Europa. Wo sind wir gegen? Ich reise es nur ganz kurz an, weil es ja jeder weiß. Wir sind gegen das Europa der Banken und Konzerne, weil wir überzeugt sind, dass Konzerne und Banken für die Menschen da sind und nicht die Europäer für die Konzerne und für das Stützen der Banken. Wir sind auch vor allem als Deutsche, weil wir nicht über die Verhältnisse gelebt haben, wenigstens nicht so viel wie andere Staaten, sind wir gegen einen Schuldensozialismus. Auch das ist völlig klar. Wir können und wir wollen nicht mit unserem Geld die Schulden anderer bezahlen und kein Mensch im normalen Alltag würde auf die Idee kommen, einem Wildfremden das Portemonnaie zu geben und sagen, pass mal auf, wenn du was brauchst, nehmen wir was raus, wenn wir alle wüssten, dass dann ziemlich viel fehlen würde. Und wenn die Schulden getilgt werden müssen, dann werden wir ordentlich zur Kasse gebeten. Wir sind, ich habe es bereits erwähnt, gegen undemokratische und nicht legitimierte Formen in Europa. Wir sind auch gegen Wahlfälschungen, weil immer da, wo die Völker wählen dürfen in Europa oder wählen durften in Europa, da haben sie komischerweise anders gewählt. Die Franzosen, die Iren, die Dänen, die Holländer, alle sie wollten den Euro nicht haben oder wollten bestimmte Verfassungen in Europa nicht haben und sie durften alle nochmal wählen. Und ich frage sie, was ist das für eine Form von Demokratie, wenn das Wahlergebnis nicht gültig ist, sondern wenn jedes Mal mit Tricks quasi nach einem halben Jahr nochmal gewählt wird, mit einem Milliardenaufwand an Propaganda, damit irgendwie die Stimmung von 52% auf 49% runterfallen kann. Wie wirkliche Wahlen ausgehen können, auch wenn sie knapp sind, das haben wir in der Schweiz gesehen. Wer hat es erfunden? Die Schweizer. Wir würden gerne das Schweizer Vorbild nachmachen und keine europäischen Konstruktionen. Zuwanderung, das ist völlig klar. Wir haben gesehen, was passiert. Und wer ein bisschen die Augen aufhat, der weiß, dass die Zuwanderung nicht aus Rumänen und Bulgaren besteht, sondern aus Volksgruppen, die dort gewohnt haben und wohnen und jetzt zu großen Punkten rüberkommen. Das ist völlig klar. Wir sind dafür, dass natürlich man in seinem eigenen Haus die Haustür abends zuschließen kann. Was sind das für Verhältnisse? Wenn ich das Gartentor zumache und die Stadttore und Fenster weit aufmache, meine Damen und Herren, dann wissen Sie alle, was los ist. Und wir haben Hunderttausende von Leuten, die zuwandern. Welche Regierung erlaubt Verfassungskonstruktionen und Vertragskonstruktionen, wo am Ende zumindest, wie es aussieht, bei rauskommen kann, dass sämtliche Einwohner der Europäischen Union berechtigt sind, hier in Deutschland Sozialhilfe zu empfangen. Und dann ist der nächste Punkt, weil das Wort Gerechtigkeit tritt bei den Politikern immer stärker auf. Und ich sage ganz ehrlich, als jemand, das mag also man eventuell als altbacken betrachten, wenn ein deutscher Familienvater 30 Jahre gearbeitet hat, danach arbeitslos wird, noch ein Haus abbezahlen muss und nach einem Jahr von Hartz IV leben muss, das heißt, das Haus verkaufen muss und so weiter, mit allen Konsequenzen, und ein zugewanderter oder eingewanderter Nigerianer oder Rumäne, Vulgo Roma, Vulgo Zigeuner, zum gleichen Zeitpunkt das gleiche Geld bekommt, dann kann ich darin keine Gerechtigkeit sehen, wenn der eine keinen Beitrag zur Solidargemeinschaft geleistet hat und der andere sein Leben lang eingezahlt hat. Eben. Man muss solche Dinge verhindern, man muss das zurückdrehen, diese Schraube, anders wird eine Katastrophe eintreten für Deutschland. Ich will noch einen Punkt erwähnen. Ich bin vor einigen Wochen in einem Erstaufnahmelager in Chemnitz gewesen, um euch zu verdeutlichen, was in solchen Aufnahmeeinrichtungen, die wie Hochsicherheitsfaktor, wie also Zuchthäuser früher ausgesehen haben, jedes Gebäude, also mit hohem Stacheldrahtzaun, NATO-Draht oben drüber, Schleusen zwischen einzelnen Gebäuden und so weiter eben. Dort sind 700 Musulmanen, sämtlich Musulmanen, vor ein paar Monaten untergebracht worden in Chemnitz war das, also wo ich herkomme aus Sachsen im Augenblick. Und dort also waren 300 Tschetschenen, meistens Familien, Moslems aus dem Kaukasus, und 400 Nordafrikaner, auch als Moslems. Die haben jeden Tag Polizeieinsätze dort wegen Schlichtung von Streitigkeiten gehabt. Und einmal einen Rieseneinsatz mit 150 Beamten. Was da passiert und worüber streitet man sich in solchen Fällen, statt dankbar zu sein, hier aufgenommen zu werden? Sie haben also einen großen Essenssaal, wie hier gehabt quasi, und alle Leute haben dort gemeinsam gegessen, auch die Frauen. Und die nordafrikanischen Moslems wollten nicht, dass die tschetschenischen Moslemfrauen am gleichen Tisch sitzen können. Es gab 21 Schwerverletzte, Messerstechereien und verschiedene Dinge unter Polizisten. Und seitdem sind jeden Tag bei noch 400 verbliebenen Nordafrikanern, mit entsprechenden Wechseln alle paar Tage, sind 100 Polizisten rund um die Uhr in der Aufnahmeabteilung, 30 Sicherheitskräfte und 60 deutsche Helfer, die in vielen Fällen bedroht sind. Das kann keine Lösung sein und vor allem deswegen nicht, weil nicht wir entscheiden können, wie viele reinkommen, sondern wer kommt eben, bekommt Unterkunft in dem Fall. Das können 100.000 sein, das können auch 500.000 sein, wie in den späten 80er Jahren. Das kann kein normaler Mensch wollen, das ist kein Hass, das ist kein Missgunst, das ist schiere Vernunft zu sagen, dass das nicht weiter so passieren darf.